Nur zog seinem Vater die Schuhe aus, wenn der mittags nach Hause kam. »Das kannst du schon mal machen«, sagte sein Vater. Und da machte es Nu. Sein Vater öffnete die Schnürsenkel und Nu streifte ihm die Schuhe von den Füßen. Er stellte die Schuhe unter die Heizung und brachte seinem Vater die Hausschuhe. Die Schuhe hießen Schnabelschuhe, so nannte sein Vater sie, weil die Spitzen in die Luft ragten und das aussah wie ein Schnabel. Sein Vater zog sich den Anzug aus und legte die Hose sorgfältig über den Bügel. Nu stellte die Thermosflasche auf den Tisch und sein Vater holte die Zeitung. Nu durfte die Zeitung nicht holen, auch wenn sein Vater nicht da war. Sein Vater wollte die Zeitung zuerst lesen. Er kippte das Essen auf den Teller, das plätterte. Nu lehnte sich gegen den Gasherd und sah seinem Vater zu. Er wartete darauf, dass sein Vater zu erzählen begann. Meist begann sein Vater zu erzählen, nämlich zu schimpfen. Es gab immer was zu schimpfen, weil die Zeit war so. Die Zeit würde auch nicht besser werden, da war kein Ende abzusehen. »Die kapieren das nicht«, sagte sein Vater, »das klappt nie. Jetzt wollen sie die Autos wieder mit Holz heizen, wie nach dem Krieg.« Die, das waren die Kommunisten. Sein Vater hatte einen Rochus auf die Kommunisten. »Die Kleinen haben sie am Arsch, das ist überall so. Die Kleinen kriegen sie ran und an die Großen trauen sie sich nicht. Da faseln sie uns was von Gerechtigkeit vor, die denken wir durchschauen die nicht.« Sein Vater durchschaute die. Er las gründlich Zeitung, jeden Tag 2, 3 Stunden. Er kreuzte sich Artikel an, die er ausschnitt und sammelte. Neben jedem Artikel schrieb er das Datum und auf die erste Zeitungsseite schrieb er Buchstaben, an denen er sehen konnte, wo die Artikel abgedruckt waren. Weil manchmal schaffte er das nicht, die Artikel gleich auszuschneiden. So viele Artikel waren das. Und manchmal war ein Artikel auf einer Vorderseite und ein anderer Artikel auf einer Rückseite. Und dann musste er entscheiden, welchen Artikel er ausschnitt. Und das konnte er erst entscheiden, wenn er alle Artikel angekreuzt hatte. ML schrieb er auf die erste Seite, Mitte links, oder LU, letzte Seite unten, oder VO, Vorderseite oben. Das war ein ausgeklügeltes System mit Frage- und Antwortzeichen und mit Bemerkungen, die sein Vater neben die Artikel schrieb. Mit diesem System konnte er die Artikel später leicht wiederfinden und ausschneiden. Er schnitt die Artikel dann in einem Schwung aus. Aber auch das schaffte er nicht immer und dann stapelte er die Artikel in seinem Arbeitszimmer, damit die Zeitungen auf keinen Fall verloren gingen, weil sonst wäre alle Mühe umsonst gewesen. Sein Vater hatte Artikel von vor 10 und von vor 20 Jahren, weil so lange regierten die Kommunisten schon und noch länger. Da konnte er den Kommunisten manches nachweisen, was die gar nicht ahnten, was die alles versprochen hatten und natürlich nicht einhielten. »Versprechen können sie uns das Blaue vom Himmel. Das kann uns jeder versprechen. Die denken, wir wissen das nicht, dass die immer nur was versprechen. Die wollen uns für dumm verkaufen.« Sein Vater merkte sich das, was die Kommunisten alles schon versprochen hatten. Wie lange hatten die Kommunisten versprochen, dass alle Preise stabil bleiben würden? Unter ihrer Herrschaft würde es niemals Preiserhöhungen geben, hatten die Kommunisten versprochen. Sein Vater konnte aber nachweisen, dass es Preiserhöhungen gab. Wo soll es denn das geben, eine Wirtschaft ohne Preiserhöhung? Preiserhöhung muss es geben, das weiß doch jedes Kind. Sonst funktioniert die Wirtschaft nicht, aber rechnen haben die noch nie gekonnt. Sein Vater konnte beweisen, dass es trotz aller Versprechungen Preiserhöhungen gab. Das ist ja auch normal, dass es Preiserhöhungen gibt. Aber zugeben müssen sie es. Aber wenn sie es zugeben, dann sind sie blamiert. Dann fehlt ihnen jedes Recht, uns weiter zu belügen. In der Politik gibt es keine Ehrlichkeit, das kannst du alles vergessen. Politik verdirbt den Charakter. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Sein Vater konnte am Beispiel des Erdbeer-Himbeersirups nachweisen, dass es Preiserhöhungen gab. Erst konnte man nämlich Erdbeersirup und Himbeersirup kaufen. Und der Erdbeersirup hatte 1,55 Mark gekostet und der Himbeersirup 1,65 Mark. Aber dann konnte man bloß noch Erdbeer-Himbeersirup kaufen. Keinen Erdbeersirup und keinen Himbeersirup mehr. Und der Erdbeer-Himbeersirup kostete 1,70 Mark. Und das war eine Preiserhöhung. Denn der Erdbeer-Himbeersirup hätte nur 1,60 Mark kosten dürfen, weil das wäre die Mitte gewesen. gewesen zwischen dem Preis des Erdbeersirups und dem Preis des Himbeersirups, weil der Erdbeer-Himbeersirup war eine Mischung aus Erdbeersirup und Himbeersirup mit den gleichen Anteilen Erdbeersirup und Himbeersirup und eine Mischung, deren Anteile 1 Mark und 55 Pfennige und 1 Mark und 65 Pfennige kosteten, durften nicht 1 Mark und 70 Pfennige kosten, sonst war es eine Preiserhöhung. Nuss Vater hatte das der Regierung geschrieben. In der Regierung hatte eine Preiskommission die Aufsicht darüber, dass Preiserhöhungen nicht stattfanden. Die ist auch nur zur Volksverdummung eingesetzt, sagte Nuss Vater, und er schrieb an die Preiskommission. Gemessen an ihren eigenen Versprechungen ist es doch, wollen sie ihre Glaubwürdigkeit nicht verlieren und so weiter. Die Preiskommission entsandte einen Vertreter, der sich mit Nuss Vater traf. Der Vertreter erklärte, dass zugleich mit dem Erdbeer-Himbeersirup eine neue Maschine für die Herstellung des Erdbeer-Himbeersirups eingeführt worden war und dass aus diesem Grund der Erdbeer-Himbeersirup eine Kleinigkeit teurer sei, als der Erdbeersirup und der Himbeersirup gewesen waren. Damit musste Nuss Vater zufrieden sein. Er achtete aber weiterhin auf das Angebot an Sirup und siehe da, im nächsten Jahr war kein Erdbeer-Himbeersirup mehr im Angebot, sondern wieder Erdbeersirup und Himbeersirup. Und jetzt kostete der Erdbeersirup 1 Mark und 60 Pfennige und der Himbeersirup 1 Mark und 70 Pfennige. Und da ließ sich nicht mehr drum rumreden, dass das eine Preiserhöhung war. Nuss Vater schrieb wieder an die Preiskommission der Regierung, aber diesmal antworteten sie ihm nicht mehr und es kam auch kein Vertreter, um zu erklären, auf welche Weise diese Preiserhöhung zustande gekommen sei. Die Regierung änderte bald darauf ihre Politik, indem sie in der Zeitung bekannt gab, dass es künftig bei einigen ausgewählten Produkten vereinzelt zu geringfügigen Preisveränderungen kommen könne, da zugleich mit der Einführung neuer Produkte oft auch neue Maschinen für die Herstellung dieser Produkte eingeführt werden würden. Auch diesen Artikel schnitt Nuss Vater aus der Zeitung aus. Er konnte nun nicht mehr an die Regierung schreiben, dass auch eine geringfügige Preiserhöhung eine Preiserhöhung sei und dass eine Preiserhöhung dem Versprechen, dass es keine Preiserhöhung geben würde, widerspräche. Aber er konnte sagen, dass er schon immer gesagt habe, dass es Preiserhöhungen geben würde. Nur hörte einerseits seinem Vater interessiert zu, so sah es aus, andererseits langweilte es ihn, was sein Vater erzählte, so sah es nicht aus. Er konnte nicht wissen, was es bedeutete, einer Regierung zu schreiben, welcher Mut dazu erforderlich war, zudem gegenüber einer solchen Regierung, die ihre Bürger aufforderte, sie zu kritisieren. Aber etwas von der Gefährlichkeit der Schreiben seines Vaters ahnte er. Früh genug hatte er gelernt, dass er über diese Dinge in der Schule nicht erzählen durfte. Selbst was sein Vater an die Regierung schrieb, sollte er besser nicht weiter erzählen. Sein Vater fuhr nur wegen des Erdbeersirups in die Kreisstadt, weil es nur dort den Erdbeersirup zu kaufen gab. Fröhlich kam er nach Hause auf das Preisschild weisend. »Hier haben wir es«, sagte er. Er stellte den Erdbeersirup, den Himbeersirup und den Erdbeer-Himbeersirup nebeneinander auf den Tisch. Als würde er, stünden die Flaschen nicht nebeneinander, dem Beweis nicht glauben. »Was sagst du dazu?«, fragte er. »Es stimmt«, sagte Nu, »die Preise stimmen. Es ist so, wie du es sagst.« »Natürlich stimmt es«, sagte sein Vater, »die hauen uns übers Ohr.« Trotzdem interessierte es nun nicht, was der Sirup kostete. Er musste den Sirup nicht bezahlen. Außerdem schmeckte der Sirup nicht. Der schmeckte nur süß. Und mit viel Wasser gemischt schmeckte er nach gar nichts mehr. Der Holunderbeermost schmeckte besser und der Apfelsaft, den er am Geburtstag trinken durfte, schmeckte auch besser. Nu war ein falscher Hund, ein falscher 50er. Mal so und mal so. Er konnte jederzeit das Gegenteil von dem sagen, was er gerade gesagt hatte. Er lief, wenn er seinen Vater kommen hörte, in die Küche hinunter, um seinen Vater zu begrüßen. Vielleicht hätte er nicht in die Küche hinunterlaufen müssen, aber dann hätte sein Vater bestimmt gepfiffen und dann hätte er doch in die Küche hinunterlaufen müssen. »Willst du mir nicht guten Tag sagen?« »Doch, das wollte er. Er reichte seinem Vater die Hand.« »Du musst es nur sagen, wenn du mir nicht guten Tag sagen willst«, sagte sein Vater. »Ich will dir doch guten Tag sagen.« »Du musst nicht«, wiederholte sein Vater. Er schlug die Zeitung auf und las. Nu trat ans Abwaschbecken, hantierte dort, obwohl es dort nichts zu hantieren gab. »Willst du abwaschen?«, fragte sein Vater. »Ja«, sagte Nu, obwohl er gar nicht hatte abwaschen wollen. »Dann warte, bis ich fertig bin«, sagte sein Vater, »dann kannst du mein Geschirr gleich mit abwaschen.« Das hätte Nu sowieso getan. Er stellte den Kessel auf den Gasherd und nahm das wenige Geschirr aus dem Abwaschbecken. Sein Vater blickte herüber und fragte, »Lohnt das überhaupt, das bisschen Geschirr abzuwaschen und dafür Wasser heiß zu machen?« »Dann muss es heute Abend nicht abgewaschen werden«, antwortete Nu. »Das ist keine Antwort auf meine Frage.« »Aber du hast doch gesagt, dass ich abwaschen soll.« »Ich habe nicht gesagt, dass du abwaschen sollst. Ich habe dich gefragt, ob du abwaschen willst. Das ist ein Unterschied.« Nu stellte das Gas unter dem Kessel ab. »Meinetwegen kannst du abwaschen«, sagte sein Vater. »Ich habe nichts dagegen.« Nu stellte das Gas unter dem Kessel wieder an. Er war jetzt eingeschnappt und zog einen Flunsch. »Zieh nicht solch ein Gesicht«, sagte sein Vater. Nu versuchte zu lächeln. »Immer gleich eingeschnappt sein«, sagte sein Vater. »Manche Dinge muss man doch erst einmal klären. Da bist du wie deine Mutter. Erst heulen, dann nachdenken.« »Erst nachdenken, dann heulen«, belehrte er Nu. »Oder zähle bis 10, bevor du einen Flunsch ziehst.« Nu sollte bis 10 zählen, bevor er zu reden begann, und er sollte bis 10 zählen, bevor er einen Flunsch zog. »Dann ist das Schlimmste vorbei«, sagte sein Vater. »Dann redest du nicht mehr so unüberlegt.« Sein Vater hob die Hand. »Hab ich nicht gesagt, dass du erst bis 10 zählen sollst, bevor du redest? Mach das, zähle bis 10.« Nu war verlegen und nuschelte ein »Nein« vor sich hin. »Glaub mir, das hilft«, sagte sein Vater. Nu wollte nicht glauben, dass es half. Er zählte nie bis 10, bevor er redete, obwohl er manchmal daran dachte, dass er bis 10 zählen sollte. Er war diese Sprache gewöhnt. Erst nachdenken, dann heulen. »Zähle bis 10. Habe ich nicht gesagt, dass du erst bis 10 zählen sollst, bevor du redest? Hab ich das gesagt? Antworte.« »Ja.« »Und warum heulst du dann?« »Ich heul doch gar nicht. Erzähl nicht, was ist denn das?« Das waren Tränen. Also heulte Nu. Also hatte sein Vater recht, dass er heulte. »Was habe ich gesagt? Erst nachdenken, dann heulen. Vielleicht sparst du dir dann das Heulen. Setz dich gerade hin, sonst bekommst du ein Nagelbrett in die Rückenlehne. Dann wirst du von ganz alleine gerade sitzen.« In Indien lebten Priester, die schliefen auf einem Nagelbrett. Solch ein Priester würde Nu sein. Er lehnte sich nicht mehr an beim Sitzen, weil er das Nagelbrett fühlte, das ihm sein Vater angedroht hatte. »Das lernst du wohl nie, dass du gerade sitzen sollst.« Nu saß stets mit einem krummen Buckel da. Manchmal achtete sein Vater nicht darauf, dass er mit einem krummen Buckel da saß. Dann sackte er immer tiefer, bis sein Kinn beinahe den Tisch berührte. Dann sagte seine Mutter zu ihm, »Setz dich gerade hin, wie du da sitzt.« Seine Schwester saß auch mit einem krummen Buckel da, und das als Mädchen. Als Mädchen setzt man sich überhaupt nicht mit einem krummen Buckel hin. Was sollen die Jungs denken, wenn du als Mädchen mit einem krummen Buckel rumläufst? »Manche Dinge muss man doch erst einmal klären«, hatte sein Vater gesagt, und an diesen Satz hielt sich Nu. Er wollte doch die Dinge erst einmal klären. Da schien eine vernünftige Einigung möglich zu sein. »Lass uns vernünftig darüber reden. Vernünftig kannst du doch sein.« Sein Vater half ihm, vernünftig zu sein. »Also von vorn. Ich habe dich gefragt, ob du abwaschen willst. Was hast du darauf geantwortet?« »Ich habe ja gesagt.« »Was habe ich dann gesagt?« »Du hast gesagt, dass ich dein Geschirr mit abwaschen soll.« »Gut, geschenkt. Was habe ich danach gesagt?« »Du hast gefragt, ob es lohnt, das bisschen Geschirr abzuwaschen.« »Sieh mal an, wie gut du dich erinnern kannst. Was hast du darauf geantwortet?« »Ich habe gesagt, dass ich es dann heute Abend nicht abzuwaschen brauche.« »Du hast nicht gesagt, dass du es dann heute Abend nicht abzuwaschen brauchst, sondern dass es dann heute Abend nicht abgewaschen zu werden braucht. Du hast nicht gesagt, von wem es heute Abend abgewaschen werden muss, richtig?« »Ja.« »Wie auch immer, was habe ich darauf gesagt?« »Du hast gesagt, dass das keine Antwort auf deine Frage ist.« »Und, was sagst du jetzt?« »Es ist keine Antwort auf deine Frage.« »Wie müsste die Antwort auf meine Frage lauten?« »Dass es sich nicht lohnt, das bisschen Geschirr abzuwaschen.« »Oder?« Nu überlegte. »Vielleicht lohnte es doch, das Geschirr abzuwaschen.« »Oder dass es lohnt, das Geschirr abzuwaschen.« »Na prima. Was siehst du daran?« »Wie, was sehe ich daran?« Nu wusste nicht weiter. »Welche Antworten sind möglich?« fragte sein Vater. Die Antwort, dass es lohnt, das Geschirr abzuwaschen und die Antwort, dass es nicht lohnt, das Geschirr abzuwaschen. Sehr gut. Und welche Antwort ist nicht möglich? Die Antwort, dass dann heute Abend nicht abgewaschen zu werden braucht. Siehst du, jetzt hast du es herausbekommen. Das war eine vernünftige Einigung. Noah war vernünftig gewesen und hatte eingesehen, dass der Fehler bei ihm lag. Er überlegte zwar eine Weile noch, ob es wirklich so gewesen war, wie er es jetzt gesagt hatte, aber das verlor sich bald. Im Grunde war er froh, dass sich sein Vater mit ihm geeinigt hatte. Er kannte diese Art Einigung. Der letzte Satz in solch einer Einigung entschied, ob er froh sein konnte. Sein Vater hätte den gleichen Satz sagen können, aber weniger freundlich. Dann hätte Noah nicht froh sein können. Es lag nur an der Betonung. Der letzte Satz war wirklich ein Angebot gewesen, das Ganze zu vergessen. »Man muss auch mal einen Schlussstrich ziehen«, sagte sein Vater oft, und die Situation war jetzt, dass ein Schlussstrich gezogen werden konnte. Noah musste jetzt aufpassen, dass er nicht trotzdem weiter einen Flunsch zog. Diesmal hatte er kein Recht, deshalb durfte er keinen Flunsch ziehen und nicht eingeschnappt sein. »Reicht das nicht?«, hätte sein Vater sonst gefragt, »dass wir uns einmal geeinigt haben. Was meinst du, weshalb wir darüber reden, wenn du weiter einen Flunsch ziehst? Dann brauchen wir nicht darüber zu reden, wenn das keine Wirkung hat. Du kannst natürlich weiter einen Flunsch ziehen, aber ich kann auch einen Flunsch ziehen. Mal sehen, wem das besser bekommt. Das weißt du doch, wem das besser bekommt.« Das wusste Noah. Und weil er das wusste, zog er keinen Flunsch mehr, diesmal nicht. Er konnte jetzt seinem Vater wieder zuhören. Sein Vater überlegte, ob er die Preissteigerung in Prozenten ausrechnen sollte. Darin bestärkte ihn Noah. Jawohl, das gehörte dazu, die Preissteigerung in Prozenten auszurechnen. Prozentrechnungen hatte Noah in der Schule schon gelernt und Preissteigerungen wurden immer in Prozenten angegeben. »Dann kann ich auch gleich die Preissteigerung bei Tapetenstiften ausrechnen«, sagte sein Vater. Tapetenstifte waren nämlich auch teurer geworden, und zwar lange bevor die Regierung bekannt gegeben hatte, dass es künftig bei einigen ausgewählten Produkten vereinzelt zu geringfügigen Preisveränderungen kommen könne. Tapetenstifte hatten vor 16 Jahren noch 89 Pfennige gekostet, und jetzt kosteten Tapetenstifte 95 Pfennige. Zudem waren die heutigen Tapetenstifte ganze 5 mm kürzer als die alten Tapetenstifte. Da wurde an Material gespart und der Preis stieg. Was war das für eine Logik? Das war überhaupt keine Logik, das war schlichtweg Betrug. Jawohl, da stimmte Noah seinem Vater zu, das war schlichtweg Betrug. Aber das kennen wir ja. Wir werden von vorne bis hinten betrogen. Das hat überhaupt keinen Zweck, sich darüber aufzuregen. Die machen mit uns, was sie wollen. Bei denen hast du keine Rechte und damit musst du zufrieden sein. Die machen so lange, bis ihnen niemand mehr glaubt. Noahs Vater erklärte Noah, dass es gar nicht erstrebenswert sei, dass alle Preise stabil bleiben. Bei stabilen Preisen wisse niemand mehr, was die Waren eigentlich kosteten. Die Waren kosteten nämlich nicht das, was man dafür bezahlte. Was man dafür bezahlt, ist eigentlich völlig gleichgültig. Die Preise lügen. Die Kommunisten lügen sich mit den Preisen was vor. Die lügen sich selbst die Tasche voll. Vielleicht glauben sie an ihre Lügen, zuzutrauen wäre es ihnen. Aber nicht jeder ist Kommunist. Nicht jeder teilt diese großartige Fähigkeit der Kommunisten, an ihre Lügen zu glauben. Von Preisen verstehen die überhaupt nichts. Die schätzen ihre Preise über den Daumen gepeilt und damit hat sich's. Bloß so lässt sich keine Wirtschaft führen. Und das merkt man ja auch. Es geht ja immer weiter bergab. Natürlich, die meisten Preise bleiben stabil. Na wunderbar, na da haben wir was geschafft, da freuen wir uns. Aber dass die Preise mit den Kosten nichts mehr zu tun haben, das geht denen nicht auf, da fehlt denen was. Da hat der liebe Herrgott in der Genetik was ausgelassen. Da kannst du bezahlen und bezahlen und bezahlen, aber was es kostet, weißt du nicht. Eigentlich musst du gar nicht bezahlen, weil du sowieso weißt, dass es nicht das kostet, was du bezahlst. Das ist nur ein Spiel. Wir tun so, als würden wir bezahlen und die tun so, als würde es das kosten, was wir bezahlen. Die denken, wir sind zufrieden und die sind auch zufrieden. Schöne Zufriedenheit. Alles in Ordnung. Jeder mauschelt vor sich hin. Wenn du aber denkst, ist doch gut, dass wir die Kosten nicht bezahlen müssen, dann hast du dich aber geschnitten. Natürlich bezahlen wir die Kosten. Wer denn sonst? Der Staat doch nicht. Der Staat hat kein Geld. Das hat er nur von uns. Der Staat nimmt es uns erst weg und schiebt es uns dann in einem kleinen Teil wieder zu. Und dafür sollen wir dankbar sein. Dafür sollen wir Spalier stehen und klatschen. Und am 1. Mai sollen wir mit der Mainelke im Knopfloch dafür demonstrieren, dass es weiter so geht. Zuerst sieht es so aus, als würden wir weniger bezahlen, aber dann bezahlen wir mehr, indem es immer weniger zu kaufen gibt. Und das Wenige wird immer teurer, abgesehen von Brot und Butter. Aber von Brot und Butter kannst du nicht leben. Deshalb sind wir doppelt gestraft. Einmal, indem es immer weniger zu kaufen gibt. Und zweitens, indem das Wenige, das es zu kaufen gibt, immer teurer wird. Und dann erzählen sie uns, dass sie die Preise stützen. Dass wir das, was wir vielleicht mehr bezahlen, wieder zurückbekommen. Eine tolle Rechnung. Wirklich eine tolle Rechnung. Eine reine Milchmädchenrechnung ist das. Ein bisschen einfach, aber sie scheint aufzugehen. Für Kommunisten geht sie allemal auf. Die glauben an ihren Unsinn, glaub mir das. Aber nachrechnen kannst du das nicht, was sie uns wieder zurückgeben. Sie geben uns was zurück, das kann schon sein. Aber darüber haben sie auch keinen Überblick, was sie uns zurückgeben. Außerdem, warum sollen wir nicht selbst entscheiden, was wir zurückhaben wollen? Warum sollen die das bestimmen? Wir sind doch alt genug, das zu entscheiden. Die behandeln uns eben wie Kinder, als ob wir nicht rechnen könnten. Nu fälschte die Unterschrift seines Vaters. Er hatte Angst, seinem Vater die schlechte Note einer Schularbeit zu zeigen. Geübt hatte er die Unterschrift seines Vaters schon oft. Erst musste er einen Strich ziehen, neben den Strich zwei Bögen, dann eine Wellenlinie mit einem Häkchen am Ende und über die Wellenlinie einen verunglückten Punkt. Schrieb er die Unterschrift langsam, sah sie aus wie die Unterschrift seines Vaters, aber sie wirkte nicht echt. Schrieb er die Unterschrift schnell, wirkte sie echt, aber sie sah nicht aus wie die Unterschrift seines Vaters. Trotzdem war die Unterschrift seines Vaters leichter zu fälschen als die Unterschrift seiner Mutter. Seine Mutter schrieb erst einen Strich, der aber gleich wieder nach oben führte und an den sich die beiden Bögen gleich anschlossen. Statt der Wellenlinie zog seine Mutter einen Strich, der mit einem Häkchen endete. Darüber kam der verunglückte Punkt. Der Strich mit dem Häkchen und der verunglückte Punkt gelangen Nu, aber der erste Buchstabe sah immer unecht aus. Außerdem war es besser, als sein Vater zu unterschreiben, weil sonst die Lehrerin fragen konnte, »Und deinem Vater hast du die Arbeit nicht gezeigt?« Trotzdem bemerkte die Lehrerin, dass er die Unterschrift gefälscht hatte. »Aber mein Lieber, das sieht man doch. Glaubst du nicht, dass man das sieht?« Nu guckte finster. »Hast du etwa Angst vor deinem Vater?« »Das verstehe ich nicht. Eine 3 ist doch keine schlechte Zensur.« Es war eine 3, die er für die Arbeit erhalten hatte. Die Lehrerin fragte ihn das vorm Klassenzimmer, als die anderen nicht dabei waren. Nu stand halb hinter der Tür. Er verstärkte absichtlich das leichte Zittern seines Kopfes. Die Lehrerin versprach ihm, seinem Vater nichts zu sagen, wenn er zugab, dass er die Unterschrift gefälscht hatte. Nu schaute sie ungläubig an und nickte. »Hast du solche Angst vor deinem Vater?« Nu nickte wieder. Er musste ja nicken, damit sie es wirklich nicht sagte. Sie legte ihm ihre Hand auf die Schulter. »Aber das nächste Mal«, sagte sie, »musst du es zeigen.« Er nickte wieder. Sie behielt das Heft mit seiner Arbeit ein. Er sollte ein neues Heft beginnen. Es war die gleiche Lehrerin, die ihn ein Jahr später am Schlawittchen packte und anschrie, »Du willst wohl genauso brutal werden wie dein Vater.« Nu war auf jüngere Schüler zugegangen und hatte die am Kragen gepackt, weil sie seinen Bruder verprügeln wollten. Die Lehrerin hatte nur gesehen, dass er jüngere Schüler verprügeln wollte. Deshalb war das ungerecht, was ihm die Lehrerin vorwarf. Er war nicht brutal und sein Vater war auch nicht brutal. Woher wollte die Lehrerin überhaupt wissen, dass sein Vater brutal war? Solch eine Meinung hatte sie über seinen Vater? Über seinen Vater? Sie kannte ihn doch nur von Elternversammlungen und aus Gesprächen, aber richtig einschätzen konnte sie ihn nicht. Vielleicht hatte die Lehrerin über seinen Vater etwas gehört, aber das war noch lange kein Grund, über seinen Vater so etwas zu denken. Was ging das die Lehrerin überhaupt an, wie sein Vater war? Nu erzählte seinem Vater, was die Lehrerin gesagt hatte. Das sollte sein Vater ruhig wissen, welche Meinung sie über ihn hatte. Sein Vater hörte gern solche Geschichten über die Lehrer in ihrer Schule. Ihre Schule war nicht seine Schule. Ihre Schule war etwas Besonderes, weil sie so klein war und weil im Grenzgebiet nicht jeder Lehrer unterrichten durfte. Sein Vater hatte an ihrer Schule unterrichten wollen, weil die gleich im Nachbardorf lag. Aber an ihrer Schule wurde kein Biologie- und kein Chemielehrer mehr gebraucht und da musste er in der Kreisstadt unterrichten. Jeden Tag mit dem Bus in die Kreisstadt fahren, eine Stunde hin und eine Stunde zurück. An ihrer Schule hatten die Lehrer von nichts Ahnung. Besonders die Chemielehrerin hatte keine Ahnung. Die hatte überhaupt nicht Chemie studiert, das hatte sie sich bloß selbst beigebracht und das merkte man immer. Als sein Bruder sich eine Hose zerrissen hatte, weil am Geländer ein Haken vorgestanden hatte, da wollte ihre Schule die Hose nicht einmal bezahlen. Sein Vater wusste aber, dass in solch einem Fall ihre Schule die Hose bezahlen musste. Und da schrieb er Beschwerden und Eingaben und schließlich musste ihre Schule die Hose bezahlen. Aber das dauerte und wegen allem musste es erst Tamtam geben, bis man sein Recht bekam. Das wäre an der Schule, an der sein Vater unterrichtete, anders gewesen. Da wussten die Lehrer über solche Sachen Bescheid. Nu hatte 3 Brüder und eine Schwester. Nus Eltern hatten heiraten müssen, weil ein Kind unterwegs war. Nus Mutter war in den Wald gelaufen, als Nus Vater gesagt hatte, er wolle sie nicht heiraten. Im Wald hatte sie sich aufhängen wollen, angesichts der Schande, mit einem Kind sitzen gelassen zu werden. »Wir haben uns schon damals nicht verstanden«, erklärte Nus Vater später einmal. Nus Mutter hatte Nus Vater einen Knopf angenäht und da war es passiert. Vielleicht hatte Nus Vater deshalb Biologie studiert, weil er wissen wollte, wie es passierte. Es war gleich 2-mal hintereinander passiert. Da war nichts zu machen. Nun hatten sie 2 Söhne. Mehr Kinder wollten sie aber nicht. Und es gelang ihnen auch 4 lange Jahre lang, dass nichts mehr passierte. Aber ins Schlafzimmer kann niemand hineingucken. Immer ohne oder wie, das ist auch kein Vergnügen. Wozu waren sie denn verheiratet? Nacht für Nacht nebeneinander liegen und sonst nichts weiter? Nach den 4 langen Jahren wurde Nu geboren und sein Vater begann endlich, Biologie zu studieren. Dann folgten wieder lange Jahre, 3 diesmal, und Nus Schwester wurde geboren. Dann folgten 2 lange Jahre und Nus jüngerer Bruder wurde geboren. Dann war es endlich geschafft. Weil dann gab's die kleine Tablette vom Doktor, die verhinderte, dass es noch einmal passierte.